Ich bin Sudetendeutscher, aus Nordmähren genauer. Mein Vater ist in Russland gefallen. Ich bin mit meiner Mutter und meinem jüngeren Bruder nach Nordhessen oder Mittelhessen genauer gekommen, habe dort Abitur gemacht. Ich bin stolzer Vater von 4 Kindern und 8 Enkeln. Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, in deren Vertretung, für deren Zukunft und für deren Leben stehe ich heute hier. Mein Thema heißt die Bundesrepublik Deutschland, ein souveräner Staat? Und ich habe das Thema untertitelt in die Stichworte Gedanken, Fragen und Antworten. Nach allgemein anerkannter Lehre von Staatsrechtlern ist der Staat ein soziales Gebilde, das bestimmt wird von einem grenzenumgebenden Staatsgebiet, eine darauf ansässige Kernbevölkerung, also das Staatsvolk, sowie eine auf diesem Gebiet herrschende Staatsgewalt, deren Definition durch eine Verfassung bestimmt wird. Zum Thema Verfassung der Bundesrepublik Deutschland hat der ehemalige SPD-Abgeordnete Dr. Carlo Schmitt im Parlamentarischen Rat am 8. September 1948 eine bemerkenswerte Rede gehalten. Eine Verfassung, so Carlo Schmitt, sei nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Man müsse wissen, was man will, wenn man von einem Staat spreche und ob man den bloßen Herrschaftsapparat meine, der auch einem fremden Gebieter zur Verfügung stehen könne, oder eine lebendige, aus eigenem Willen in sich selber gefügte Demokratie als Produkt eines frei erfolgten konstitutiven Gesamtaktes eines souveränen Volkes. Wo dies nicht der Fall sei, wo ein Volk sich unter Fremdherrschaft zu organisieren habe, könne man nicht von einem Staat im demokratischen Sinne sprechen. Die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht hatte, so Carlo Schmitt weiter, Rechtswirkung ausschließlich auf militärischem Gebiet. Dies sei der Sinn einer bedingungslosen Kapitulation, kein anderer. Folgerichtig, so im Potsdamer Abkommen ausdrücklich erklärt, habe Deutschland als staatliches Gebiet nicht aufgehört zu existieren. Dadurch, dass die genannten Staatselemente weiterhin existierten, sei auch Deutschland als staatliche Wirklichkeit geblieben. Es musste also nicht neu geschaffen, sondern lediglich neu organisiert werden. Diese Auffassung, dass die Existenz Deutschlands als Staat nicht vernichtet und dass es als Rechtssubjekt erhalten geblieben ist, sei weitgehend anerkanntes Gemeingut auch der Rechtswissenschaft im Ausland gewesen, so Carlo Schmitt weiter. Deutschland existiere demnach als staatliches Gebilde weiter, war rechtsfähig, jedoch nicht mehr geschäftsfähig, denn die Gesamtstaatsgewalt wurde im Wesentlichen durch die Besatzungsmächte bzw. die Militärbefehlshaber in den einzelnen Zonen ausgeübt. Dadurch, dass die bereits genannten drei Staatselemente erhalten geblieben seien, so Schmitt weiter, sei auch Deutschland als staatliche Wirklichkeit geblieben. Es musste nicht neu geschaffen, jedoch neu organisiert werden. Mit Blick auf die heutige Lage unseres Landes drängt sich die Frage auf, ob die Bundesrepublik Deutschland nun, spätestens mit dem 2+4-Vertrag, wie von der Bundesregierung 1990 behauptet, ein souveräner Staat geworden ist. Damit, meine Damen und Herren, bin ich beim Heute. Warum wird, geht man dieser Frage nach, Deutschland noch immer den sogenannten Feindstaatenklauseln unterworfen und daran vertraglich gebunden? Gemäß Artikel 53 und 107 der Charta der Vereinten Nationen wurden die ehemaligen Feindstaaten der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, also auch Deutschland, einem Sonderrecht unterstellt. Seit Abschluss des 2+4-Vertrages wird nun behauptet, dass diese Bestimmungen obsolet geworden seien, weil die Alliierten 1990 auf den Fortbestand ihrer Besatzungsrechte verzichtet hätten. Gemäß einem Schreiben des ehemaligen Bundesaußenministers Joschka Fischer, das mir vorliegt, gelte dies allerdings nicht für alle Unterzeichner, sondern lediglich für die meisten. Auf die von mir mehrmals schriftlich wiederholte Frage, für welche denn diese dann nach wie vor in Kraft sind, bekam ich trotz mehrmaliger Mahnung keine Antwort. Das lässt den Schluss zu, meine Damen und Herren, dass verschwiegen werden soll, dass ein elementarer Teil des Besatzungsrechts aus dem sogenannten Überleitungsvertrag weiterhin gültig ist und die Bundesrepublik daran vertraglich gebunden bleibt. So lässt Artikel 53 der Charta der UN Zwangsmaßnahmen der Siegermächte gegen Deutschland zu, ohne dass der Sicherheitsrat zustimmen muss. Der Ausdruck Feindstaat ist definiert in Absatz 1 Artikel 53 dieser Charta und gilt für jeden Staat, der während des Zweiten Weltkrieges Feind eines Unterzeichners dieser Charta war. Diese Klauseln schränken also die Handlungsfreiheit jeder deutschen Bundesregierung in innen- und außenpolitischen Fragen ein und sind damit aus meiner Sicht ein klarer Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes. In der UN-Charta wurde übrigens festgelegt, dass die Staaten, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Alliierten standen, als sogenannte Feindstaaten von der UN ausgeschlossen bleiben und sich nicht auf diese Charta berufen dürfen. Bei der Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland und der DDR am 18. September 1973 in die UNO mussten daher beide Staaten den weiteren Fortbestand der sogenannten Feindstaatenklauseln ausdrücklich anerkennen. Da alle ehemaligen Achsenmächte bis spätestens 1951 Friedensverträge erhielten, befindet sich nur noch die Bundesrepublik Deutschland, genauer das Deutsche Reich, völkerrechtlich im Kriegszustand. Ein deutlicher Hinweis ist für viele der Antrittsbesuch des deutschen Bundeskanzlers. Ich habe Behauptungen gelesen, dass das vor der Wahl geschieht und gebe zu, ich weiß es jetzt eigentlich gar nicht so genau, beim Präsidenten der USA und einer damit verbundenen Anerkennung gewisser alliierter Vorbehaltsrechte der Westalliierten, insbesondere der USA selbst. Diesen Vorgang bezeichnen viele, auch Historiker, als die sogenannte Kanzlerakte. Erwähnt wird diese in dem Buch des ehemaligen Chefs des MAD, General Komossa, in dessen Buch mit dem bezeichneten Titel »Die deutsche Karte – Das verdeckte Spiel der geheimen Dienste«. Einige Wochen nach der Veröffentlichung seines Buches ruderte Komossa zurück, wörtlich: »Auch heute weiß ich nicht, ob sie«, er meinte also die Kanzlerakte, »echt oder eine Fälschung ist.« Meine Damen und Herren, ich weiß natürlich, dass sehr viele diese Akte in die Rubrik Verschwörungstheorien ablegen. Dennoch möchte ich an dieser Stelle an eine Aussage von Egon Bahr erinnern, in einer Serie von Zeit Online mit dem Titel Mein Deutschland verwies er nämlich zumindest indirekt auf die Existenz einer solchen Akte. Er bestätigte die verbindlichen Vorbehalte der ehemaligen Militärgouverneure, in deren Genehmigungsschreiben zur Einführung des Grundgesetzes ab 12. Mai 1949 und schildert, dass sich Willy Brandt nach seiner Wahl zum Bundeskanzler zunächst heftig wehrte, diese Akte zu unterschreiben. Erst als er, also Egon Bahr, darauf hinwies, dass vor ihm auch Adenauer, Erhard und Kiesinger diese ebenfalls taten, unterschrieb er. Einen versteckten Hinweis gibt hierzu auch Gerard Radnitzky in seinem Buch »Das verdammte 20. Jahrhundert«. Ein Zitat: Die Deutschen bekamen 1945 anstelle eines Diktators 4 Kolonialherren und wurden wie ein Kolonialvolk behandelt. Echt oder nicht? Ich verweise auf eine alte Indianerweisheit. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Bleiben wir also jetzt beim Status quo. Im Verständnis der deutschen Bürger und von Politik und Medien hartnäckig behauptet, gilt die Bundesrepublik Deutschland als souveräner Staat, bestätigt spätestens mit Abschluss des sogenannten 2+4-Vertrages. Wolfgang Schäuble äußerte beim European Banking Congress am 18.11.2011 in Frankfurt, Zitat, die deutsche Souveränität ist spätestens mit den beiden Weltkriegen ad absurdum geführt worden. Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Der SPD-Vorsitzende Gabriel äußerte auf einem SPD-Parteitag, Frau Merkel sei die Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Und noch deutlicher äußerte sich Gregor Gysi in dieser Frage in einem Interview. Zitate. Das Besatzungsrecht, so sagte er, gelte unverändert fort bis heute. Man befände sich aber schließlich nicht mehr im Jahre 1945, sondern im Jahr 2013. Und wörtlich, könnte man das nicht einmal aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Ich finde das höchste Zeit, also immer noch Gysi. Kanzlerin Merkel macht aber nichts. Sie müsste täglich mit Obama telefonieren und versuchen, das zu klären, um der Bevölkerung sagen zu können, wie das geregelt und beendet wird. Es gelte weiterhin jus ad bellum, also das Recht zum Krieg. Das heißt, die Alliierten könnten jederzeit in den Feindstaat Bundesrepublik Deutschland einmarschieren, ohne den Sicherheitsrat konsultieren zu müssen. Und dies, so Gysi, sei die größte Einschränkung des Souveränitätsrechts. Meine, soweit Gregor Gysi, bemerkenswerte Aussagen, wie ich finde. Diese Aussagen ja finden ihre nachweisliche Bestätigung in Artikel 2 des sogenannten Überleitungsvertrages, amtlich Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen. Hier heißt es, wörtlich veröffentlicht im Bundesgesetzblatt 1945, Seite XY, Zitat. Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder aufgrund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit deren Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige, nach innerstaatlichem Recht begründete oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen. Um das zu verstehen, müsste man das eigentlich nochmal langsam wiederholen und vielleicht mehrmals lesen. Und unter Punkt 2, alle Rechte und Verpflichtungen, die aus den Verträgen und internationalen Abkommen herrühren, die von den Besatzungsbehörden oder einer oder mehreren der Regierungen der drei Mächte vor Inkrafttreten dieses Vertrages für eine oder mehrere der drei westlichen Besatzungszonen abgeschlossen wurden, sind und bleiben in Kraft, als ob sie aus gültigen, von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Verträgen und internationalen Abkommen herrührten. Meine Damen und Herren, kann man sich eine deutlichere Knebelung der Deutschen vorstellen? Und mit welchem Recht bzw. mit welcher Begründung wird nun offiziell von einer Suspendierung dieser Bestimmungen gesprochen? Es bleibt festzuhalten, zur Gewährung einer vollen Souveränität hätte dieser Überleitungsvertrag mit seinen alliierten Vorschriften infolge des 2+4-Vertrages aufgehoben werden müssen. Tatsache ist aber, dass in diesem Vertrag vom September 1990 über die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland und den drei Mächten sowie zu dem Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt 1990, diese Bestimmungen des Überleitungsvertrages in Kraft geblieben sind. Und genau diese Bestimmungen, meine Damen und Herren, beschneiden nach wie vor die volle Souveränität Deutschlands. Das ist aber noch nicht alles an bestehenden vertraglichen Genehmigungen. Weiter existent ist ein Vertrag mit dem Titel Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin vom 26.09.1990. Der Abschluss von zwei gleichgelagerten Verträgen lässt meines Erachtens nur den Schluss zu, dass von alliierter Seite der Sonderstatus von Berlin gegenüber dem übrigen Bundesgebiet weiterhin aufrechterhalten und festgeschrieben worden ist. Daraus ergibt sich zwingend die Frage nach dem völkerrechtlichen Status der Bundesrepublik und von Berlin selbst. Wenn noch immer Teile des früheren Besatzungsrechts gelten, Berlin zudem unter einem verdeckt fortdauernden Sonderstatus, dann bedeutet das folgerichtig, dass die Souveränität der Bundesrepublik zumindest teilweise eingeschränkt ist. Darauf bezogen sich meines Erachtens die bereits zitierten Aussagen von Schäuble, also auf geltendes, vertraglich vereinbartes Recht. Ein letztlich eindeutiger Beweis für diese Behauptung findet sich im 9. Teil, Artikel 1 des Überleitungsvertrages, der auch Bestandteil des 2+4-Vertrages ist. Dieser Artikel beginnt mit den Worten: Vorbehaltlich einer Friedensregelung mit Deutschland dürfen deutsche Staatsangehörige gegen die Staaten, die mit Deutschland im Kriegszustand waren, sowie gegen deren Staatsangehörige keine Ansprüche irgendwelcher Art erheben, wegen Maßnahmen, welche von den Regierungen dieser Staaten oder mit ihrer Ermächtigung in der Zeit zwischen dem 1. September 1939 und dem 5. Juni 1945 wegen des in Europa bestehenden Kriegszustandes getroffen worden sind. Auch darf niemand Ansprüche vor einem Gericht in der Bundesrepublik Deutschland geltend machen. Und im Teil 6, Artikel 3, Absatz 1 und 3 dieses Vertrages, der ausdrücklich in Kraft bleibt, heißt es, Zitat, die Bundesrepublik Deutschland wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind oder werden sollen, das beschlagnahmt worden ist für Zwecke der Reparationen oder Restitution oder aufgrund des Kriegszustandes oder aufgrund von Abkommen. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe Freunde, erinnere ich daran, und das ist ja wohl inhaltlich jetzt hier auch schon deutlich geworden, dass die deutschen Goldreserven mit knapp 4.000 Tonnen in den USA und England gelagert werden. Bis zum heutigen Tage. Man kann und müsste hinzufügen, wenn sie überhaupt noch vorhanden sind. Ansprüche und Klagen gegen Personen, die aufgrund der oben genannten Artikel Eigentum erworben oder übertragen haben oder gegen internationale Organisationen, ausländische Regierungen oder Personen, die auf Anweisung dieser Organisationen oder Regierungen gehandelt haben, werden nicht zugelassen. Das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt im Klartext, die ehemaligen Siegermächte missachten alle Regeln des normativen Rechtes, des Völkerrechts und der Moral. Im Gegensatz zu den Deutschen, die für ihre Kriegshandlungen und Verbrechen in den Nürnberger Prozessen verurteilt wurden, dürfen die Alliierten für ihre massiven Verbrechen, zum Beispiel wegen der Flächenbombardierungen deutscher Städte, nenne Dresden als Beispiel, mit Hunderttausenden von Opfern unschuldiger Flüchtlinge, Frauen und Kinder, deswegen des Raubes deutscher Kulturgüter und deutscher Technologie, wegen des millionenfachen Todes deutscher Soldaten und Vertriebenen nach Kriegsende niemals angeklagt werden. Deutsche Souveränität 2016. Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch die oben genannte Formulierung am Ende des Artikels 3. Das heißt nichts anderes, als dass die Siegermächte auch heute noch und für die Zukunft zeitlich unbegrenzt deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen zum Zwecke von Reparationen beschlagnahmen und sich aneignen dürfen. Zur Erinnerung nochmal Artikel 1, Satz 1. Die Bundesrepublik Deutschland wird keine Einwendungen erheben. Meine Damen und Herren, es ist wohl kaum davon auszugehen, dass bei der Revision des Überleitungsvertrages einfach vergessen wurde, diese Bestimmungen zu streichen. Ein weiterer Beweis. Deutschland gilt völkerrechtlich nach UNO-Satzung nach wie vor als Feindstaat. Die unverändert gültigen sogenannten Feindstaatenklauseln nach Artikel 53 und 107 der Charta erlauben es den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs bis heute, auch ohne Ermächtigung des Sicherheitsrates, Zwangsmaßnahmen gegen die ehemaligen Feindstaaten, also auch gegen Deutschland, zu ergreifen. Also das heißt ja nichts anderes als, Vorsicht Deutsche, aufmucken gilt nicht mehr. An dieser Stelle ist zu fragen, wann endlich die Bundesrepublik Deutschland eine längst fällige Friedensregelung, also einen Friedensvertrag erhält. Wer wäre dann aber der Vertragspartner, wenn gemäß der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 31.07.1973 das Deutsche Reich nicht untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland kein Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches ist? In dem bis heute nicht aufgehobenen Urteil heißt es, Zitat, das Grundgesetz geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist. Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe, selbst nicht handlungsfähig. Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland, bin immer noch beim Bundesverfassungsgericht urteilt, wurde nicht ein westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert. Die logische Schlussfolgerung, meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland ist demnach nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Sie beschränkt staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Es ist folgerichtig auch festzuhalten, dass das Grundgesetz ein von den Siegerstaaten für die Bundesrepublik Deutschland, nicht der für die Bundesrepublik Deutschland geschaffenes Nachkriegsprovisorium ist, dem sowohl die Zustimmung des deutschen Volkes als auch jegliche plebiszitären Elemente fehlen. Damit drängt sich eine weitere Frage auf. Wann entscheidet das deutsche Volk nach Artikel 146 Grundgesetz über eine eigene Verfassung? Zur Erinnerung und Mahnung zugleich, der Wortlaut des Artikels 146 Grundgesetz in der Fassung vom 23.09.1990. Zitat, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschland für das gesamte Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Selbst Egon Bahr hat in dem bereits zitierten Interview mehrfach darauf hingewiesen, dass Deutschland erst dann eine Verfassung hat, wenn das deutsche Volk über eine solche abgestimmt hat. Nach bundesbürgerlichem Verständnis und entsprechender Interpretation durch die Berliner Politik gilt aber, dass mit dem sogenannten 2+4-Vertrag Deutschland wieder seine volle Souveränität erlangt hat. Das ist, wie aufgezeigt, meines Erachtens nachweislich eine Irreführung. Zur Gewährung der vollen Souveränität hätte vielmehr der sogenannte Überleitungsvertrag mit seinen alliierten Vorschriften und Vorbehalten infolge des 2+4-Vertrages aufgehoben werden müssen. Richtig ist auch, dass wir heute, 71 Jahre nach Kriegsende, noch immer unter einigen vormaligen Bestimmungen früheren Besatzungsrechts der ehemaligen Siegermächte leben. Ich frage, wie lange soll dieser friedensvertragslose und verfassungsrechtlich unbefriedigende, ja demütigende Zustand noch andauern? Und wann wird endlich das Provisorium Grundgesetz durch eine in freier Entscheidung des deutschen Volkes beschlossene Verfassung ersetzt, wie es in dem genannten Artikel 146 Grundgesetz vorgesehen ist? Ich weiß natürlich, dass viele auch unter Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dringend von einem solchen Vertrag warnen, unter anderem wegen der riesigen zusätzlichen Kosten. Ich sehe das anders. Meine Meinung lautet, jedes, aber auch jedes Opfer muss unsere staatliche Freiheit und Souveränität wert sein. Thank you. Und damit, meine Damen und Herren, verknüpfe ich diese existenzielle Frage ausdrücklich mit dem bereits erwähnten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 1973 und mit der Rede von Carlos Schmitt im Parlamentarischen Rat am 8.9.1948. Schmidt war ja ein anerkannter Staatsrechtler und entscheidender Mitverfasser des Grundgesetzes. Er sagte in dieser richtungsweisenden Rede unter anderem, ich zitiere, dass das deutsche Volk für eine gewisse Zeit auf die Geltendmachung seiner Volkssouveränität zu verzichten bereit ist. Doch stellt er zugleich fest, zur Volkssouveränität gehört, wenn das Wort einen Sinn haben sollte, auch die Entschlossenheit, sie zu verteidigen und sich zu widersetzen, wenn sie angegriffen wird. Berühmt geworden ist er für seinen Hinweis, dass die Bundesrepublik Deutschland und damit das Grundgesetz eine Modalität der Fremdherrschaft ist. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Unabhängig von diesem Artikel 146 gebietet aber auch das zwingende Völkerrecht, nämlich aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker, dass sich das deutsche Volk in eine eigene Verfassung in freier Entscheidung gibt. Eine Verfassung, so Carlos Schmitt in der genannten Rede, ist die Gesamtentscheidung eines freien Volkes über die Formen und Inhalte seiner politischen Existenz. Und einen weiteren bemerkenswerten Satz Schmitts in dieser Rede möchte ich an dieser Stelle in Erinnerung rufen. Ich zitiere. Ich glaube, dass man in einem demokratischen Zeitalter von einem Staat im legitimen Sinne des Wortes nur sprechen sollte, wo es sich um das Produkt eines frei erfolgten, konstitutiven Gesamtaktes eines souveränen Volkes handelt. Wo das nicht der Fall ist, wo ein Volk sich unter Fremdherrschaft und unter deren Anerkennung zu organisieren hat, konstitutiert es sich nicht, sondern es organisiert sich lediglich, aber eben nicht als Staat im demokratischen Sinne. Bemerkenswerte Frage. Ich wollte sie Ihnen doch noch in Erinnerung rufen, weil sie, glaube ich, das Thema, das ich hier anrühre, im Kern berührt. Eine Frage, meine Damen und Herren, stelle ich an dieser Stelle in den Raum. Ist die Bundesrepublik Deutschland im Sinne von Carlos Schmitts Worten ein souveränes Land? Ich meine auch mit Blick auf die derzeitige Lage ist es wichtig, einen zweiten Aspekt zu dieser, ich wiederhole es, existenziellen Frage zu untersuchen. Es sind die schon erwähnten Feindstaatenklauseln. Diese Klauseln haben nach wie vor für Deutschland völkerrechtlich eine existenzielle Relevanz. So Karl Albrecht Schachtschneider in seinem neuen Buch Erinnerung ans Recht, das ist 2006 im Kopp Verlag erschienen. Schachtschneider wörtlich, Deutschland ist ausweichlich Artikel 107 der Charta nach wie vor Feindstaat des Zweiten Weltkrieges. Der einzig Verbliebene übrigens. Und weiter, für den Feindstaat entscheiden hegelianisch gar im Sinne Oswald Spenglers und Karl Schmitts die Sieger über Krieg und Frieden. Erst wenn die Feindstaatenklauseln aus der Charta entfernt sind, ist auch Deutschland ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Mitglied der Vereinten Nationen. Bis dahin bleibt es als Feindstaat diskriminiert. Schachtschneider findet am Schluss dieses Kapitels seines Buches eine nachdenkenswerte Schlussfolgerung zu unserer Lage. Ich zitiere. Die Unterwürfigkeit der deutschen Politik unter die Vereinigten Staaten von Amerika und die Alternativlosigkeit des Euro. Hier erinnere ich an Helmut Kohl, der Euro ist eine Frage von Krieg und Frieden und Merkel. Scheidet der Euro, scheitert Europa. Als vermeintliches Kernelement der europäischen Integration findet in der Feindstaatenklausel also eine Erklärung. Das musste ich zweimal lesen. Denn bei meinen verschiedenen Anfragen zur Gültigkeit der Feindstaatenklausel hatte ich diese These nicht erwähnt, beziehungsweise schien sie mir geradezu abenteuerlich. Deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle über meinen intensiven Briefverkehr mit dem Außenministerium über mehr als 15 Jahre andauernd bis heute über einige meiner Fragen zu diesen Feindstaatenklauseln und die jeweiligen Antworten informieren. Den bereits erwähnten, hoch zu verehrenden Joschka Fischer schrieb ich im Jahr, ich meine das ja wörtlich, schrieb ich im Jahr 2001 einen Brief. In Anspielung auf seinen erklärten Pazifismus in seiner grünen Seele fragte ich ihn, warum er es bisher versäumt habe, die Streichungen der Feindstaatenklausel in der UN-Charta zu beantragen. Erst nach einer Mahnung bekam ich eine Antwort. In einem Satz zusammengefasst lautete diese wie folgt, ich zitiere, diese Frage ist durch die politische Realität längst beantwortet, denn für die meisten Staaten, ich erinnere, es sind 52, seien diese Klauseln inzwischen obsolet, wieder dieses Wort. Mit dieser doch eher oberflächlichen Antwort wollte ich mir natürlich nicht zufrieden geben. So habe ich nachgehakt und gefragt, was im juristisch-völkerrechtlichen Sinne der Begriff obsolet bedeutet. Denn diese Klauseln seien ja unverändert in der Charta enthalten. Und darüber hinaus bat ich um Mitteilung, für welche der, denn es war ja nur für die meisten gesagt worden, für welche der 52 Staaten, denn diese nach wie vor gültig sind. Es wird Sie nicht überraschen, trotz mehrfacher Erinnerung bekam ich keine Antwort mehr. Darauf geriet diese Frage für mich für einige Jahre in Vergessenheit. Angeregt durch eine Diskussion im Freundeskreis, schrieb ich dann im Jahr 2010 an den damaligen Außenminister Guido Westerwelle und stellte folgende Fragen an ihn. Ist es richtig, dass die sogenannten Feindstaatenklauseln gemäß Artikel 53 und 107 unverändert völkerrechtsmäßig gültig sind? Und wenn ja, ob damit die Souveränität der Bundesrepublik nicht erheblich eingeschränkt werde? Ich erhielt einschließlich weiterer Schreiben von mir zu dieser Frage folgende Antworten. Ich fasse die zusammen. Erstens, die Feindstaatenklauseln sind nach Auffassung der Bundesregierung spätestens mit dem Beitritt der beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen im Jahr 1973 gegenstandslos geworden, als ein neuer, nebulöser Begriff. Mit dem 2+4-Vertrag gelte dies für das vereinte Deutschland erst recht. Die UN-Generalversammlung sei durch Beschluss ihrer Mitglieder im Jahre 1995 beauftragt worden, im Rahmen der Revision der Charta diese Feindstaatenklauseln zu streichen. Die beabsichtigte Streichung sei lediglich ein formaler Akt. Aufgrund der Komplexität des Verfahrens einer Charta-Änderung ließen sich konkrete Zeitangaben, wann es denn dazu kommen werde, nur schwer prognostizieren. Insgesamt ließe sich feststellen, dass die weit überwiegende Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten diese Feindstaatenklauseln als bereits irrelevant betrachten. Haben Sie gemerkt? Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte neue Begriff. Auch auf dieses Schreiben habe ich mit ergänzenden Fragen geantwortet. Wieder wollte ich wissen, was der genannte Begriff irrelevant, statt vorher obsolet, im völkerrechtlichen Sinne bedeutet und wie in diesem Sinne die Auffassung der Bundesrepublik, der beziehungsweise der Bundesregierung einzuordnen sei. Weitere Fragen, die ich stellte, waren, ist es richtig, dass die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges gemäß den Artikeln 53 und 107 der Charta nach wie vor das Recht haben, sich in ihren Beziehungen zu den ehemaligen Feindstaaten nicht an das Gewalt- und Interventionsverbot beziehungsweise an den Grundsatz der Vertragstreue halten zu müssen? Und für welche Staaten sind denn diese Klauseln nicht irrelevant? Und wenn die beabsichtigte Streichung lediglich ein formaler Akt sei, woran bestünde denn dann die Komplexität des Verfahrens einer Charta-Änderung? Die Antwort war wie folgt. Die Klauseln sind obsolet, sie riefen deshalb keine rechtliche Wirkung hervor. Und Maßnahmen der Vereinten Nationen könnten nicht auf diese Artikel gestützt werden, zumal die Streichung nur ein formaler Akt sei. Zwei entscheidende Sätze hier im Wortlaut. Die Bundesrepublik Deutschland, immer noch bei dieser Antwort, ist ein souveräner Staat. Im 2+4-Vertrag wurde alle bis dahin bestehenden Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Mächte beendet. sowie deren noch bestehenden Einrichtungen sämtlich aufgelöst. Verzeihen Sie, meine Damen, die Herren werden mich besser verstehen, ehemalige Soldaten sowieso. In Klammer steht hier Verarschung. Meine Damen und Herren, ich bin ja vielen bekannt für meine Hartnäckigkeit. Da mir diese Frage von besonderer Wichtigkeit für unsere staatliche Existenz erscheint und ich mich intellektuell herausgefordert fühlte, schrieb ich im Januar 2014 an den Wissenschaftlichen Dienst der Bundesregierung und stellte die bereits erwähnten Fragen erneut, nachdem ich vom Kanzleramt an diesen Wissenschaftlichen Dienst also verwiesen worden war. Antwort: Diese Feinstaatenklauseln sind überholt. Das ist auch neuer Weg. Und mit dem 2+4-Vertrag obsolet. Sie würden im Übrigen sich im Zuge der beabsichtigten Reform der UN, die beabsichtigen also schon seit 1995, gestrichen werden. Dafür werde sich die Bundesregierung weiter einsetzen. Am 22.03.15 habe ich dann 7 weitere Fragen an das Auswärtige Amt gerichtet. Am 23.07. des gleichen Jahres erhielt ich zur Antwort, es gäbe keine neuen Entwicklungen und man bäte von weiteren Rückfragen abzusehen. Na, meine Damen und Herren, da kamen Sie bei mir an den richtigen. Ich legte daraufhin, ein paar Tage später, diesen Fragenkatalog dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages vor. Ich erhielt am 14.10.2015 folgende Antwort. Das Auswärtige Amt bezeichnet diese Klauseln als obsolet, weil sie nach allgemeiner Ansicht ihre Bedeutung und ihre rechtliche Wirkung verloren haben. Die Bundesregierung setzt sich aber wie bereits in der Vergangenheit für eine Streichung ein. Anträge an die Generalversammlung seien aber nur sinnvoll, wenn auch Aussicht auf die notwendige Mehrheit bestünde. Meine Damen und Herren, jetzt ist endlich mal eine Antwort etwas deutlicher geworden. Denn sonst hätte man mir ja die Schreiben mit entsprechenden Anträgen wenigstens in Kopie als Anlage beifügen müssen. Das haben Sie nicht getan, diese Damen und Herren in Berlin. Also, soweit das Auswärtige Amt als Antwort an den Petitionsausschuss weitergeleitet an mich. Mit Hinweis auf die lückenhaften, unpräzisen und zum Teil fragwürdigen verschiedenen Schreiben des Auswärtigen Amtes habe ich den von mir erarbeiteten Fragenkatalog noch einmal präzisiert und am 26.11. letzten Jahres erneut dem Petitionsausschuss vorgelegt. Am 15.03.16 erhielt ich schriftlich die Information, die Prüfung meiner Eingabe dauere noch an. Bis heute. Ich habe bis heute keine meine Damen und Herren, ich habe Ihnen das bewusst in einiger Ausführlichkeit geschildert, damit Sie mal sehen, wie sich die verantwortlichen Stellen in Berlin um die Antwort drücken. Nichts anderes ist es. Und das ist für mich ganz klar, dass sie bis heute weitergelten. Also ich möchte Ihnen nur mal einige Varianten der Antworten zu den Feinstaatenklauseln, die Sie gebrauchen, mal vorlesen. Also ohne rechtliche Wirkung, gegenstandslos, obsolet, nicht relevant, nicht mehr gültig, irrelevant, nur ein formaler Akt, überholt, ohne rechtliche Wirkung. Meine Damen und Herren, ich habe ja das richtige Wort dazu schon gebraucht worden. Offensichtlich macht aber die weitere Bearbeitung meiner Fragen doch, und so ist zu vermuten, erhebliche Schwierigkeiten. Warum eigentlich, wenn doch alles so klar und unmissverständlich geregelt ist, wie von der Regierung behauptet wird? Aus circa 15 Jahren Fragen und Antworten in dieser Sache ist eines deutlich erkennbar. Ich bin äußerst unbequem. Regierung und Petitionsausschuss werfen ständig neue Nebelkerzen. Zu den Aussagen von Obama und Schäuble verweigert man strikt jegliche Stellungnahme. Das lässt, ich wiederhole es jetzt, aus meiner Sicht stand heute nur den Schluss zu, und zwar ohne Wenn und Aber. Die Souveränität der BRD ist unverändert durch alliierte Vorbehaltsrechte eingeschränkt. Der 2+4-Vertrag ist kein Friedensvertrag. Das Bundesverfassungsgericht dürfte eigentlich nicht so heißen, weil das Grundgesetz ein Provisorium ist. Richtig wäre zum Beispiel die Bezeichnung Bundesgericht zur Wahrung und Einhaltung des Grundgesetzes. Eine Verfassung, meine Damen und Herren, ist nur mit einer Volksabstimmung möglich. Unter Berücksichtigung dieser Faktenlage ist auch die heuchlerische, klägliche und verlogene Rolle der Bundesregierung in der sogenannten NSA-Affäre einzuordnen als das, was es ist, Vasallentum. Meine Damen und Herren und liebe Freunde, ein weiterer und letzter Aspekt zum gestellten Thema meines Vortrages ist die Massenzuwanderung bzw. die demografische Entwicklung unseres Landes. Das sind auf den ersten Blick gesehen zwei scheinbar sehr verschiedene Bereiche. Aber urteilen Sie selbst, ob das so ist. Im Stern, Ausgabe Nummer 32, 2008, schrieb der Chefredakteur Hans-Ulrich Jörges einen Beitrag unter der Überschrift „Das gefährliche soziale Problem in Deutschland“. In diesem Beitrag erinnerte er an das Heidelberger Manifest, verfasst von 15 deutschen Hochschulprofessoren, veröffentlicht am 17.06.1981. Einige Sätze daraus möchte ich hier zitieren. Mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung. Unterwanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von vielen Millionen von Ausländern und deren Familien, die Überfremdung unserer Sprache, unserer Kultur und unseres Volkstums. Bereits jetzt sind viele Deutsche in ihren Wohnbezirken und an ihren Arbeitsstätten Fremdlinge in der eigenen Heimat. Die Integration großer Massen nichtdeutscher Ausländer ist bei gleichzeitiger Erhaltung unseres Volkes nicht möglich und führt zu den bekannten ethnischen Katastrophen multikultureller Gesellschaften. Jedes Volk, auch das Deutsche, hat ein Naturrecht auf Erhaltung seiner Identität und Eigenart. Soweit Auszüge aus diesem erwähnten Manifest aus dem Jahre 1981, meine Damen und Herren. Und dieses Manifest hat an prophetischer Eindringlichkeit, an geradezu chirurgischer Analyse und identitären Verantwortungsbewusstsein gegenüber unserem Volk und Vaterland vor allem auch eine sehr ernste Mahnung an die Berliner Politik sein müssen. Eine sich abzeichnende, verhängnisvolle Entwicklung zu stoppen, 1981, ich sage es noch einmal. Zur Erinnerung, der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt äußerte im November des gleichen Jahres, Zitat, wir können nicht mehr Ausländer verdauen. Das gibt Mord und Totschlag. 1981. Und Sie kennen ja inzwischen die dramatische, ja katastrophale Entwicklung, die wir heute erleben. Was ist geschehen und warum? Ich erinnere an dieser Stelle, was ich zur nicht bestehenden Souveränität der Bundesrepublik gesagt habe. Roosevelt meinte, in der Politik geschehe nichts durch Zufall. Also suchte ich mit Blick auf die derzeitige Immigration nach Hinweisen, die das bestätigen könnten, und wurde fündig. Einige Zitate hinzu, Sie finden sie alle in meiner Zitatesammlung. Der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Wendell Wilkes sagte, eines der Kriegsziele der USA ist die Abschaffung der Reinrassigkeit in Deutschland. 1941 veröffentlichte ein gewisser Theodor Kaufmann, Newman heißt er eigentlich mit zweitem richtigen Vornamen, Theodor der Kaufmann also, eine Denkschrift in den USA mit dem Titel Germany must perish. Deutschland muss zugrunde gehen. Es handelt sich um einen Plan zur restlosen Vernichtung, so sagt er selber, des deutschen Volkes und seiner Ausrottung und des gesamten und der Ausrottung des gesamten deutschen Volkes. Er sagt weiter, dass die Deutschen nach und nach aus Europa verschwinden, wird keine nennenswerte Lücke hinterlassen, keine größere als das allmähliche Verschwinden der Indianer hierzulande. Letzter Hinweis, eine andere Hetzschrift, stammt aus der Feder von Louis Neisser. Erschien 1944 mit dem Titel What to do with Germany. Roosevelt machte sie den Mitgliedern seines Kabinetts zur Pflichtlektüre und sein Nachfolger Truman meinte sogar, jeder Amerikaner solle sie lesen. In dem Kapitel Invading the German Mind, die Aushöhlung des deutschen Geistes, schrieb dieser ehrenwerte Herr, ich zitiere, die Umerziehung, also die Re-Education, ist die größte und vornehmste Aufgabe, die uns je auferlegt worden ist. Denn es geht darum, das geistige Fundament eines ganzen Volkes zu zerstören und diesem einen neuen Charakter einzupflanzen. Alle verfügbaren Kräfte müssen für die Durchdringung des deutschen Denkens bei diesem noblen Angriff ins Feld geführt werden. Zitat Ende. Einige weitere ehrenwerte Herren, wie zum Beispiel Hutten und Morgenthau und deren Ausrottungs- bzw. Vernichtungspläne, zitiere ich aus Zeitgründen nicht. Nur ein Hinweis, meine Damen und Herren, mit der sogenannten Frankfurter Schule wurde meines Erachtens die Re-Education in zwei Generationen Nachkriegsdeutschland perfekt umgesetzt. Ich erspare es mir an dieser Stelle, Ihnen die Fakten zu der derzeitigen Massenimmigration zu nennen, denn die kennen Sie alle. Nach der Öffnung der Schleusen durch Merkel und Faymann am 5.9.2015 kamen allein letztes Jahr weit über 1 Million zum großen Teil unregistrierte Migranten allein nach Deutschland. Experten schätzen, dass es auch in diesem Jahr bereits schon um die 300.000 sind. Das alles geschieht im Übrigen unter eklatantem Rechts- und Vertragsbrüchen der westlichen Wertegemeinschaft, wie zum Beispiel der Dublin-III-Verordnung. Danach sind ja alle an die Bundesrepublik grenzenden Staaten sogenannte sichere Drittstaaten. Und damit kann sich kein auf dem Landweg nach Deutschland kommender Ausländer auf Artikel 16a Absatz 1 des Grundgesetzes berufen. Zuständig für Asylbewerber ist nämlich der jeweilige Ankunftsstaat in der EU. Deshalb müssten bei Beachtung der bestehenden Gesetze und Verträge alle Asylsuchenden schon an der Grenze der EU zurückgewiesen werden. Mit der Aufgabe der staatlichen Integrität durch die Kanzlerin wurde Deutschland aber zu de facto Besiedlung durch Fremde, vor allem aus fremden Kulturen, freigegeben. Und die wenigsten werden, das ist die Erfahrung, wieder nach Hause geschickt werden. Das Zauberwort der Politik, unterstützt durch ein eklatantes Ego aus der Wirtschaft, heißt, nur mit der Einwanderung könne die Bundesrepublik den dramatischen Geburtenrückstand ausgleichen und im Wettbewerb um die letzten und besten Fachkräfte weltweit bestehen, um so den demografischen Wandel zu meistern. Diese Fixierung auf ausländische Zuwanderung ist mehr als verdächtig. Kein einziger Politiker, jedenfalls ist es mir nicht bekannt, keinen einzigen habe ich gehört, der den demografischen Wandel, das heißt also das Aussterben der Deutschen, beklagte, erwähnt auch nur mit einem einzigen Wort die Möglichkeit, die deutsche Geburtenrate anzuheben. Ein Zufall kann das nicht sein, denn immerhin wäre die biologische Nachwuchsförderung durch das naheliegende Verfahren Fachkräfte zu beschaffen. Schließlich spricht man ja auch richtigerweise von Nachwuchs. Die Politik tut aber so, als ob der Fachkräftemangel durch Migration behoben werden könnte. Völlig ausgeblendet ist dabei, dass ca. 80% oder mehr aus niedrig qualifizierten, teilweise Analphabeten bestehen. Ministerin Nahles rechnet daher mit steigenden Arbeitslosenzahlen. In Wirklichkeit schleusen Merkel, Steinmeier und Co. also Millionen Arbeitslose auf einen Arbeitsmarkt mit bereits jetzt schon knapp 3 Millionen Arbeitslosen, nach offiziellen Zahlen. Ich habe in einem Vortrag gesagt, es ist das Doppelte. Ich habe das auch schriftlich fixiert, in meiner nicht gehaltenen Rede. Schon 2008 habe ich das gesagt, bis heute unwidersprochen. Ich habe noch keine Anfrage bekommen, auch noch keinen Besuch. Nach den weit realistischeren, inoffiziellen Zahlen liegen diese aber ohnehin weit höher. Traue also keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Nach der gegenwärtigen Entwicklung dürften in Kürze pro Jahr 1 bis 1,5 Millionen neue Arbeitslose hinzukommen. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle richte ich Ihren Blick auf das schon genannte Problem der demografischen Entwicklung in unserem Land. Ich nenne hier nur kurz skizziert Gedanken und Fakten. Nach Arnold Toynbee und seinem Konzept von Herausforderung und Reaktion besteht die Krise des Westens aus drei unmittelbaren und tödlichen Gefahren. Sterbende Bevölkerung, zerfallende Kulturen und fremde Invasionen, die auf keinen nachhaltigen Widerstand mehr stoßen. Eine sehr ernste Warnung an das weiße Europa, wie ich meine. Und ein Blick in die Geschichte bestätigt diese Mahnung eindrucksvoll. Der Oxford-Historiker Heather erklärte den Untergang des römischen Imperiums mit der Weigerung Roms, einer großen Armee von Zuwanderern Einhalt zu gebieten. Zunächst, daran erinnerte er, betrachtete Kaiser Valens diese Menschenflut als Bereicherung, was christlicher Ethik entsprach. Zwei Jahre später ging das römische Reich in der Schlacht von Adrianopel unter. Ich wage eine Prognose. So wie damals für Rom die Totenglocken läuteten, so läuten sie bis heute bereits für das Abendland. Noch allerdings schallgedämpft durch eine politisch gewollte Willkommenskultur. Wir sind Zeuge einer sich verstärkenden Flut von Menschen aus islamischen Ländern, die von der westlichen Wertegemeinschaft, und das zur Erinnerung, wie zum Beispiel Libyen und den Irak, in die Steinzeit gebombt wurden. Was heute geschieht, vor unseren Augen, mit unserem Wissen und mit unserer Willfährigkeit und Blindheit, muss man ehrlicherweise als Invasion bezeichnen, an deren Ende die Zerstörung der Nationen stehen wird, wenn sie nicht gestoppt wird. Stehen wir also vor einer unabwendbaren Tragödie. Historiker von Oswald Spengler, Toynbee, zu Gippen und Durand haben die Symptome sterbender Zivilisationen präzise geschildert. Tod des Glaubens, Entartung der Moral, Verachtung für die alten Werte, Zusammenbruch der Kultur und die Lähmung des Widerstandswillens. Doch die sichersten Zeichen, die auf den nahen Tod einer Zivilisation hindeuten, sind ein Schrumpfen der Bevölkerung und Einfälle fremder Völker, die mit fadenscheinigen Begründungen von Politik und Kirchen gefördert werden. So schafft sich Deutschland, so schafft sich Europa, so schafft sich das westliche Abendland selbst ab. Was aber lässt sich für eine herrschende Klasse sagen, die den schleichenden Tod des eigenen Volkes auch noch als Meilenstein des moralisch-ethischen Fortschritts feiert, wie das zum Beispiel erst kürzlich auf dem Katholikentag geschah? Der ehemalige juristische Berater von Willy Brandt, Herr Ulitz, fand eine, wie ich meine, zutreffende Beurteilung zu diesem Problem unseres Landes. Ich zitiere: Es kann nicht angehen, wegen eines hochverräterischen Unternehmens bestraft zu werden, wer die Staatsformen der Bundesrepublik Deutschland ändern will, während der, der das deutsche Staatsvolk abschaffen und durch eine multikulturelle Gesellschaft ersetzen und auf deutschem Boden einen Vielvölkerstaat etablieren will, straffrei bleibt. Das eine ist korrigierbar, das andere nicht. Und daher viel verwerflicher und strafwürdiger. Soweit Ulitz. Nach Gunnar Heinzson wird, wenn sich die demografischen Daten und die Flüchtlingsströme nicht ändern, werden wir auf dem Weg über eine Multiminoritätengesellschaft in circa 50 Jahren in einem vom Islam dominierten Land leben und spätestens um das Jahr 2100 als ethnische Deutsche im eigenen Land zu einer Minderheit geworden sein. Finnis, Germania, weiter so Deutschland, weiter so, wir schaffen das, nämlich die Abschaffung des eigenen Volkes durch Verrat an dessen fundamentalen Interessen. Meine Damen und Herren, das ist eine Frage nicht nur an uns, sondern meines Erachtens letztlich auch eine an das gesamte christliche Abendland. Letztlich eine Überlebensfrage. Die Qualität der weltweiten Migrationsbewegung wird schon bald jede Vorstellungskraft brechen, wenn wir sie nicht stoppen. Ein zerstörtes Land kann wieder aufgebaut werden, ein zerstörtes Volk nicht. Eine genetische Auflösung währt ewig, wäre endgültig. Aus diesem Grunde werden gänzlich andere Waffen gewählt und verwendet. Es sind Menschenströme, Flüchtlinge, ausgelöst durch den von den USA beförderten, Konflikte und Kriege, die sich in immensen Strömen unablässig gegen Europa bewegen. Möglicherweise klingt es in vielen Ohren, auch bei Ihnen, liebe Freunde, zu dramatisch. Aber ich sage es als Soldat, weil ich als solcher gelernt habe, eine Lage realistisch, also nach Fakten zu beurteilen. Wir, also Deutschland und mit uns das freie Europa, sind im Krieg, mitten im Dritten Weltkrieg. Erinnern Sie sich an die Zitate des Herrn Kaufmann und der Herrn Neiser, Guten und Co. Das Ziel dieses Krieges ist die Vernichtung Deutschlands. Ein Krieg, wie es ihn noch nie in dieser Weise gegeben hat. Der perfideste und schönste Krieg, der vorstellbar ist. Die Waffe dafür ist der Mensch selbst, sind Menschen als Massenvernichtungswaffen. Und ich gehe jetzt mal in ein relativ unverdächtiges Land und zitiere mal Patrick Buchanan aus seinem Buch Irrweg Einwanderung. Einige wenige Sätze. Und das führt so allmählich zu den Schlussbemerkungen. Zitat Buchanan. Und das ist ein Land, das noch nicht mal ein Zwanzigstel der Bevölkerung hat, von auf Quadratkilometer gerechnet, wie wir, also dünn besiedelt. Wenn wir die Krise unserer Kultur nicht in den Griff bekommen, eine zerfallende Zivilisation, eine unerbittlich schrumpfende Bevölkerung und eine Invasion, gegen die sich kein Widerstand mehr regt, werden die im Jahr 2007 geborenen Kinder, das war das Jahr des Erscheinens dieses Buches, den Tod des Westens noch miterleben. In unserem Herzen wissen wir alle, was es zu tun gilt. Wir müssen die Invasion stoppen. Doch besitzen unsere Führer die Klarsicht und den Willen, das zu tun? Diese Frage, meine Damen und Herren, die richtig weiter Richtung Berlin. Wir stehen am Scheideweg. Requiem oder Reconquista. Mein innigster Wunsch ist, dass ich mich täusche. Und dass unsere Lage keineswegs so dramatisch ist, wie ich sie geschildert habe. Und dass unsere Regierung sich ihrer ungeheuren Verantwortung und ihrem Eid bewusst ist und das Schlimmste verhindern wird. Wir alle stehen in der Verantwortung für unsere Kinder und Enkel und deren Zukunft. Wenn wir versagen, warum auch immer, dann wird nicht erst das jüngste Gericht, sondern dann werden die nachfolgenden Generationen ein vernichtendes Urteil über uns fällen. Ich schließe mit den Worten eines großen deutschen Patrioten. Und nicht umsonst wird ja auch bei uns der Ulrich von Huttenpreis zitiert. Deutschland ist dort, wo starke Herzen sind. Ich werde die Wahrheit sagen, ob sie mir auch mit Waffen und dem Tod drohen. Denn ich weiß, ohne Gefahr geschieht keine große und denkwürdige Tat. Sterben kann ich, Knecht sein kann ich nicht. Auch Deutschland geknechtet sehen kann ich nicht. Ich darf sicher sein, dass ich auch mit Ihnen gemeinsam sagen darf, das können und das wollen wir nicht und dagegen werden wir uns wehren. Wagen wir, meine lieben Freunde, wagen wir Freiheit, wagen wir Souveränität.